Getrunken hab ich wenig, das Tanzen ließ ich sein. Und übrig blieben nur wir zwei. Die Letzten sind die Besten. Und ich bin immer gern dabei. Die Küche ist ein Chaos, der Flur ein Strafgericht. Was für Schweine lädst du dir bloß ein? Ein Salat darf nie mit Nudeln sein, denn sowas rächt sich bitterlich. Vom Biervorrat ist schon lange nichts mehr da, noch alten Resten an Schuss auf eigene Gefahr. Und was ist schon eine Party ohne Schmerzen hinterher? Die Sünden wiegen schwer und leiden kann man nie genug. Gib mir einen Zug von dem Kraut mit dem sonderbaren Duft, an dem du rauchst. Nein, das werden wohl alte Socken sein, was immer da verbrennt, das überlasse ich dir allein. Was Besseres wüsste ich schon, das ist doch dir nicht unbekannt. Das zeigt das Lächeln, das um deinen Lippen schweigt. Vielleicht wird dieser Morgen ja doch noch irgendwie charmant. Der Lack ist bei uns beiden zwar schon ab, doch alten Resten eine Chance, mal sehen, ob es noch klappt. Und was nützt das viele Leiden, wenn man sich nicht auch vergnügt? Die Sünden wiegen schwer, doch begehen kann man nie genug. Egal wer oben liegt, deine Hand in meinen Haaren, mein Gebiss an deinem Hals, so stolpern wir durch das Morgenlicht. Doch genug der schönen Worte, es geht auch ohne, dass man spricht.